halb sieben. Ist er denn nicht gekommen? Nein, er ist nicht gekommen. Und ich weiß jetzt auch, er kommt nicht mehr. Er hat das Geld genommen und ist ausgerissen von uns. Er hat es schon immer gewollt. Nein, aber Frau Tredow, er hat in Stolpe übernachtet, kommt heute Vormittag. Der kommt nicht. Der hat uns verlassen. Glauben Sie das nicht? Gleich heute nach der Verhandlung fahre ich nach Stolpermünde und erkundige mich nach ihm. Er kommt nicht wieder. Sie öffnet die Tür nach nebenan, um die Kinder zu wecken. Stuff steht noch ein paar Augenblicke betroffen herum, dann geht er, grußlos. Hätte der Name Tredub bei der Bauernschaft nicht so luder Geruch von Verrat und heimtückischer Gewinnsucht, so könnte Stuff aus Tredubs Ende den heutigen Prozessartikel für seine Zeitung schreiben. Erst am Nachmittag geht er wieder zur Verhandlung. Er scheint im rechten Moment gekommen. Als Opferzeuge gegen die Altholmer Polizei ist der Bauer Banz geladen. Ein hochgewachsener, trockener Mann, in der rechten einen Handstock, in der linken eine Tüte. Stuff vermutet den Inhalt. Ein Hut. Der Hut von Banz, von dem die Rede geistert wie von einer Reliquie. Herr Präsident! Sie heißen Banz? Ja. Vorname? Albin. Wie alt, Herr Banz? 47. Verheiratet? Ja. Kinder? 9. Der Hof soll ganz abgelegen sein. Tell me, kommt das ganze Jahr kein Mensch. Bei mir gibt das nur Möwen und Karnickel. Also, nun erzählen Sie mal von dem bewussten Tag, was Sie da erlebt haben. Möchten Sie sich setzen, einen Stuhl? Ich stehe. Ich will mich doch in Altholm nicht setzen. Ich bin also von Bahnhof gekommen. Augenblick. Warum kamen Sie nach Altholm? Hatten Sie von der Demonstration gehört oder gelesen? Das haben sie mir vertellt. Wer hat Ihnen das erzählt? Ja, das weiß ich doch nicht mehr. Alle haben das erzählt. Aber Sie sagten doch eben, Ihr Hof liegt einsam. Da kommt nie ein Mensch hin. Herr Präsident, was mocken Sie mit mir? Mocken Sie mich nicht wahnsinnig. Recht will ich mir, recht will ich hier. Das ist mein Haut! Mein Blauzitoin! Den haben sie mir vor den Kopf geschlagen! Und dann ich ein kranken Menschen bin! Das Zitoin! Das ist Althorn! Entschuldigung, mich! Wer mich dort secht hat von der Demonstration! Ist das recht? Ist das mein Recht? Glas Wasser für Herrn Banz. In Altholm trink ich nix. Eher will ich krepieren, ehe ich in Altholm mal trinken darf. Waren Sie immer schon so leicht erregbar, Herr Banz? Vor der Demonstration wie ich der ruhigste Mensch von der ganzen Welt. Ja, ich muss Sie doch noch einiges fragen. Haben Sie sich beruhigt? Ja, ich bin ruhig. Dann kann ich also mit meiner Befragung fortfahren. Ja, ich hab doch was vergessen. Ich will an dem Dach taun Finanzamt. Und in Zug, da hab ich gehört von der Demonstration. Aha, zum Finanzamt. Und, sind Sie dort gewesen? Nee. Und warum nicht? Weil ich bin doch erst mal der Straat. Von Bahnhof, tau den Platz runtergegangen, wo die nackte Kirche steigt. Wo der nackte Kerl schreit. Sie